Und das sind die letzten Worte, die ich von meinem Mann von Angesicht zu Angesicht gehört habe. Marlene spricht hier von einer Anzeige des NDR. Wir haben Nils nicht angezeigt, aber die Polizei hat unsere Anfrage mit den Hinweisen zu Nils als Anzeige gewertet. Damit hatten wir gerechnet. Bei der Hausdurchsuchung werden Nils und sie schließlich getrennt, erzählt sie. Er habe das Haus ab da nicht mehr betreten dürfen. Die Polizei durchsucht an diesem Tag Raum für Raum und wird fündig. Man hat den Rechner mitgenommen, Laptop mitgenommen, Handy mitgenommen. Man hat bei uns zu Hause hunderte Tabletten gefunden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, die so gut versteckt waren, dass ich die gar nicht gesehen habe, nicht gefunden habe. Während die Ermittler durch die Zimmer gehen, Geräte einpacken, sitzt Marlene in der Küche. Sie versucht zu begreifen, was hier gerade passiert, was die Ermittler ihr gesagt haben. Ich habe einmal so laut geschrien, ich glaube, alles im Haus sah totenstill danach. Ich habe es einfach nur rausgeschrien. Nils darf das Haus nicht mehr betreten. Er kommt nicht in Untersuchungshaft und bleibt vorerst auf freiem Fuß. Zwar wird Nils schließlich gestoppt, doch für Marlene hört es damit nicht auf. Denn die Videos der Taten verschwinden nicht einfach so aus dem Netz. Dabei ist die Verbreitung solcher Vergewaltigungsaufnahmen strafbar. Das scheint aber nicht streng verfolgt zu werden. Und der bloße Besitz von Videos oder Fotos von Vergewaltigungen an Erwachsenen ist in Deutschland nicht strafbar. Es ist also nicht verboten, diese Aufnahmen runterzuladen und zu sammeln. Und mit Sicherheit hat sich der ein oder andere mein Video auch runtergeladen und hat es noch auf seinem Rechner. Und ich habe Angst, dass irgendwann mal irgendjemand auf mich zukommt und sagt, oh, du hast dich ja im Internet gesehen. Denn ich werde nie wieder in Sicherheit sein. Was diese Videos betrifft, nie wieder. Wir sprechen mit einer Frau, die sich seit Jahren mit der Strafbarkeit von heimlichen, intimen Aufnahmen beschäftigt. Dr. Anja Schmidt vom Juristinnenbund. Wir treffen uns in Leipzig. Mit dabei habe ich unser Recherche-Handy. Wie bewertet sie das Netzwerk? Ich finde es ziemlich entsetzlich. Ja, aber es ist einfach auch nochmal ein Hinweis darauf, dass die Regelungen, die wir jetzt haben, einfach nicht reichen. Auch wenn da sicher der ein oder andere Straftatbestand greift. Mhm. Ich glaube, weil gar nicht klar ist, welches Ausmaß das hat. Aber das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Bewegte Live-Bilder von sexualisierter Gewalt. Ja, es besteht wirklich Handlungsbedarf. Anja Schmidt und der Juristinnenbund fordern, dass der Besitz von Vergewaltigungsvideos Erwachsener strafbar wird, wie es auch bei Missbrauchsaufnahmen von Kindern der Fall ist. Dazu müsste das Gesetz geändert werden. Ist eine Änderung geplant? Wir fragen beim zuständigen Bundesjustizministerium nach. Im Dezember 2024 schreiben sie uns: Kriminalpolitisch ist es nach derzeitiger Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz nicht geboten, dies zu ändern. Mittlerweile haben wir eine neue Bundesregierung. Diese hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, Strafbarkeitslücken bei bildbasierter, sexualisierter Gewalt zu schließen. Das Justizministerium prüfe gerade noch die konkrete Umsetzung. Was den Besitz von Vergewaltigungsaufnahmen Erwachsener betrifft, schreiben sie uns: Die öffentliche Debatte darüber, ob auch der bloße Besitz von gewaltpornografischen Inhalten unter Strafe gestellt werden sollte, verfolgt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für den Zweck dieser Prüfung genau. In Marlenes Fall sind zwar viele Aufnahmen ihrer Vergewaltigung mittlerweile gelöscht, nur die Videos wurden zum Teil millionenfach aufgerufen und einige Nutzer haben sie mit Sicherheit auch heruntergeladen. Marlene denkt nach der Hausdurchsuchung viel über ihre Beziehung mit Nils nach. Sie fragt sich, warum er sich ihr nicht anvertraut hat, bevor er sie das erste Mal betäubt und vergewaltigt hat. Was hätten Sie sich denn gewünscht? Dass er sich irgendwie, wenn es eine Krankheit war, irgendwo Hilfe geholt hätte. Dass er mit mir gesprochen hätte. Dass wir gemeinsam einen Weg gefunden hätten. Denn wie ich heute sehe, wie soll ich mal mit dem, was er mir alles angetan hat, irgendwann zu irgendjemandem mal wieder Vertrauen fassen. Das ist für mich aus heutiger Sicht unmöglich. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann mal wieder einen Mann an mich rankommen zu lassen. Ich weiß doch nie, was ist heute Nacht passiert. Na, das Vertrauen ist komplett zerstört. Komplett. Auf Grundlage der Ergebnisse der Hausdurchsuchung wird Haftbefehl gegen Nils erlassen. Marlene stellt sich immer wieder die Frage, warum sie nichts gemerkt hat. Das belastet sie bis heute. Wir stellen uns diese Frage zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, denn die Antwort finden wir im Vergewaltigernetzwerk. Guten Abend. Ich kann dir sicherlich einiges erzählen und bestimmt auch das ein oder andere beibringen. Diese Nachricht landet spät abends in unserem Postfach auf der Pornoseite motherless.com. Wir sind mit unserer Tarnidentität Benjamin online und antworten ihm. Würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Bevor ich das tue, musst du dir eine Sache sehr genau klar machen. Wenn du das selbst willst, stehst du mit einem Fuß im Knast. Und ich rede hierbei nicht von Bewährung, sondern mit mindestens 2 bis 3 Jahren Knast ohne Bewährung, wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wenn du erwischt wirst dabei. Willst du immer noch was darüber wissen? Inzwischen ist es nach 0 Uhr. Seit Stunden schreibe ich mit dem Nutzer Sven, so nennen wir ihn hier. Auf seinem Profil gibt er kaum Infos an. Er hat kein Profilbild und keine öffentlich sichtbaren Uploads. Wir wissen nicht, wo er lebt, nur, dass er Deutsch spricht. Gerade erzählt er, dass er vor 12 Jahren zum ersten Mal eine bewusstlose Frau vergewaltigt hat. Eine stark betrunkene Freundin, die er nach einer durchzechten Nacht nach Hause gebracht hat. Dachte mir, scheiß drauf. Die kriegt's eh nicht mehr mit. Die ganze Zeit, egal was ich gemacht habe, war sie schlapp wie eine Puppe. Ich konnte machen, was ich wollte, die war quasi im Koma. Seitdem war mir klar, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass ich sowas mache. Hab dann mal angefangen, mich zu belesen, wie man so einen Zustand erreichen kann, nach Möglichkeit mit weniger Alk und mehr Tabletten. Bin zu dem Schluss gekommen, dass die Kombi je nach Tabletten mit Alk zwar sehr gefährlich sein kann, aber es nicht wirklich Alternativen gibt, die leichter zu besorgen wären. Sven gibt sich als abgebrühter und erfahrener Vergewaltiger. Wir wollen von ihm wissen, wie er vorgeht, wie er sicherstellt, dass seine Opfer möglichst keinen Verdacht schöpfen. Sven hat Antworten darauf, wie man K.O.-Mittel beschafft und wie man sie unbemerkt untermischt. Ja, sicherlich gibt's Tabletten, die man rausschmeckt. Aber die darfst du halt nicht nehmen. Hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, was geht und nicht. Auflösen tun die sich von alleine. Nicht so gut, aber man wirft ja auch keine ganze Tablette ins Glas. In den Telegram-Gruppen stellen wir schnell fest, eins der Hauptthemen ist das How-To. Manche Nutzer scheinen noch keine oder wenig Erfahrung zu haben. Sie schicken Fotos von ihren Partnerinnen, Müttern oder Schwestern in die Gruppe, fragen nach Tipps. Andere Nutzer antworten, geben ihnen Ratschläge oder bringen sie auf Ideen. In einer Gruppe teilt ein Nutzer ein Foto einer schlafenden Frau. Manche Nutzer schreiben, dass sie die Substanzen an sich selbst testen, meist in geringerer Dosierung. Sie wollen vorab wissen, ob auffällige Nebenwirkungen spürbar sind. Sie feilen an den Dosierungen. Es geht um die Menge, von der die Frau während der Taten nicht aufwacht, aber gleichzeitig auch nicht stirbt. Auch für den Fall, dass die Frau ungeplant aufwacht, haben sie Exit-Strategien. Auch Sven, mit dem wir als Benjamin auf Motherless schreiben, gibt uns weiter Tipps. Könntest auch GHB benutzen. Das sind die klassischen K.O.-Tropfen. Die sind halt das totale Licht aus. Hammer. Aber nicht einfach zu dosieren. Willst mal sehen, was man mit denen machen kann? Er schickt uns einen Link zu einem Video auf Motherless. Das Video zeigt die brutale Vergewaltigung einer bewusstlosen jungen Frau. Na, was meinst? Hat Potenzial das Zeug, oder was? Wir haben das Gefühl, dass er Benjamin mit den Nachrichten und dem Video zu ähnlichen Taten motivieren will. Sven nennt weitere Medikamente und die Dosierungen, gibt Anleitungen. Wir stellen vor allem Fragen, um mehr über Sven und das Vorgehen der Täter zu erfahren. Irgendwann ist er davon genervt. Du scheinst zu ängstlich zu sein dafür. Ich habe das Gefühl, dass ich genau 0 Mehrwert aus diesem Gespräch habe. Alles, was ich tue, ist Fragen beantworten, ohne dass ich was zurückbekomme. Darauf habe ich keine Lust. Er bricht den Kontakt zu Benjamin ab, antwortet nicht mehr. Es wird immer deutlicher. Das Vergewaltigernetzwerk kann sich offenbar ungehindert immer weiter professionalisieren und ausbreiten. Da bin ich also sprachlos darüber, dass ich erfahren habe, dass das seit Juli 23 bekannt ist. Das ist unverständlich in meinen Augen. Da muss schneller reagiert werden. Denn ist bei mir nachgewiesen, dass ich seit August alle 14 Tage betäubt und missbraucht und vergewaltigt wurde. Und irgendwann hätte mein Mann mich getötet. Wieso wurde erst durch uns in ihrem Fall ermittelt? Wir hatten die Polizei erstmals vor mehr als einem Jahr über ihren Mann Nils informiert und auch Hinweise geschickt. Was ist daraus geworden? Hallo, Isabel Bär vom NDR-Format Steuerung F. Ich habe eine Nachfrage an Sie wegen einer Anfrage, wo das die Deadline heute um 16 Uhr ist. Ich habe nämlich gesehen, dass Sie die Daten offenbar noch gar nicht runtergeladen haben, die wir Ihnen geschickt haben. Okay, super. Vielen lieben Dank. Tschüss. Okay, also die haben die Mail offenbar bekommen, gelesen. Es liegt auch schon bei der Fachabteilung. Normalerweise bekommt man eine Benachrichtigung per Mail, wenn die Daten hinter dem Download-Link runtergeladen werden. So eine Mail bekommen wir nicht. Wenige Tage später läuft der Link ab. Das BKA erklärt, sie werden unsere Erkenntnisse an die Polizei Hamburg weiterleiten. Die sei zuständig, weil der NDR dort seinen Sitz hat. Wir gehen davon aus, dass sich nun Ermittler die Gruppen anschauen. Oktober 2023, 3 Monate später. Wir sitzen in unserem Büro im NDR und holen unser Recherche-Handy raus. Gibt es die Gruppen noch? Ich gucke gerade in die Gruppen rein, ich war jetzt seit 3 Monaten nicht mehr drin. Neue Videos, neue Opfer. In den Gruppen scheint alles beim Alten. Die Nutzer tauschen sich weiter aus, teilen Fotos und Videos. Das Vergewaltigen geht offenbar weiter. Wir bitten das BKA um ein Interview. Was tun Sie gegen das Netzwerk? Vom BKA bekommen wir eine kurze Mail zurück. Erkenntnisse zu den von Ihnen genannten Telegram-Gruppen bzw. sexuellen Übergriffen liegen hier weiterhin nicht vor. Ein Interview kann daher nicht angeboten werden. Die Gruppen verschwinden nicht. Die Nutzer darin machen weiter. Und wir sind weiter mittendrin. Die Nutzer teilen weiter unfassbar viele Informationen über sich. Wir sehen zum Teil ihre Gesichter. Nutzer nennen Namen, Wohnorte. Manche bieten sogar ihre Frauen anderen zur Vergewaltigung an. Wie im Fall Pelico. Auch Nils ist noch da. Er hat ein neues Video hochgeladen. Darin wird wieder dieselbe Frau mutmaßlich vergewaltigt. Er ist weiter aktiv. Trotz unserer Hinweise an die Polizei. Und noch mehr. Nils schreibt unserem Undercover-Profil auf Motherless, dass er Marlene weiter betäubt. Ich bin gerade dabei, meiner Stute was unterzumischen. Mal schauen, was noch so geht heute Abend. Wir schicken einen Screenshot genau dieser Nachricht ans BKA und fragen nochmal nach. Wir bekommen wieder die Antwort, dass sie unsere Hinweise an die Polizei Hamburg weiterleiten würden. Was macht die Polizei Hamburg im Fall Nils? Wir fragen per Mail nach und erwähnen darin unsere Mails ans BKA. Ein Mitarbeiter der Pressestelle der Polizei Hamburg ist dran. Er findet die Mail nicht, die wir dem BKA im Juli 2023 geschickt hatten. Die das BKA ja eigentlich an Hamburg weiterleiten wollte. Er bittet mich, diese Mail nochmal direkt an ihn zu schicken. Seit einem Jahr gehen wir davon aus, dass ermittelt wird. Aber unsere Mail, die das BKA an Hamburg weiterleiten wollte, liegt dort gar nicht vor. Erst jetzt nimmt die Polizei Hamburg Ermittlungen im Fall Nils auf. Die Polizei Hamburg schreibt uns: Wir bedauern zutiefst, dass die Ermittlungen erst mit so erheblichem Verzug aufgenommen wurden und erfahrenes Leid nicht schon viel früher beendet wurde. Ein solcher Fehler ist der Albtraum eines jeden Ermittlers. Die Polizei schreibt, dass die Hamburger Ermittler den Kontakt zu Marlene suchen und sie unterstützen wollen. Und weiter? Wir übernehmen Verantwortung. Um die Hintergründe aufzuklären, haben wir sofort nach Bekanntwerden des verhängnisvollen Fehlers interne Verwaltungsermittlungen aufgenommen. Durch die Betrachtung und Veränderung der Prozesse wird sichergestellt, dass sich ein solcher Fehler niemals wiederholt. In diesem Zusammenhang werden auch mögliche strafrechtliche oder disziplinarische Folgen geprüft. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt aktuell aufgrund dieses Versagens wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt gegen Unbekannt. Den Fall Nils hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Niedersachsen komplett übernommen und ermittelt weiter. Es geht um weitere mögliche Beteiligte. Nils war lange aktiv. Wer weiß, was sie alles bei ihm gefunden haben. Über 15 Jahre hat er Marlene betäubt und vergewaltigt, ohne ins Visier der Polizei zu geraten. Und er war stark vernetzt. All das ist in Niedersachsen passiert. Deswegen wollen wir mit Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens von der SPD darüber sprechen. Wir brauchen einen Hinweis. Wir können nicht anlasslos streifen, sondern wir brauchen einen konkreten Hinweis und damit einen Ermittlungsansatz. Und wir brauchen ein Opfer, um das es geht. Ja? Und daher ist die Idee, quasi breites Netz zu durchforsten und auf Suche zu gehen, keine Idee, die rechtsstaatlich geht. Die Polizei darf laut Behrens also nur aktiv werden, wenn es einen Hinweis gibt. Aber das Problem ist doch viel größer. Wie viele Fälle brauchen Sie noch, um zu sagen, das ist jetzt so strukturell groß, das Problem, dass wir da jetzt das so konkret angehen wie bei pädokriminellen Netzwerken und zum Beispiel dann anregen, dass beim BKA so eine Zentralstelle dann auch eingeführt wird? Na, der erste Schritt ist ja erstmal, dass sich Frauen bewusst werden, da könnte etwas komisch sein in meiner Beziehung. Wenn man sich den Fall aus Frankreich nimmt, dann stellt man ja fest, es ist rausgekommen, nicht weil die Ehefrau das Gefühl hatte, irgendwie ist es seltsam in meiner Beziehung, sondern es ist rausgekommen, weil man bei dem Mann Datenträger gefunden hat und diese Bilder gefunden hat. Die Fälle, zum Beispiel Pellicot oder Niedersachsen, zeigen ja, dass die Frauen es nicht zusammenbringen können. Und natürlich ist Aufklärung immer gut, aber ist das der richtige Weg, zu sagen, wir verlagern eigentlich die Verantwortung auf die Frauen, auf die Betroffenen? Sind da nicht eigentlich Ermittlungsbehörden in der Verantwortung hinzuschauen und auch schneller zu reagieren auf Plattformen, die so im öffentlichen Internet ja auch zur Verfügung stehen? Also da finden wir, es ist schwierig, das auf die Frauen, glaube ich, abzuwälzen. Ich habe das auf die Frauen gar nicht abgewälzt, aber es braucht ja immer mehrere Ansätze, um ein solches Phänomen zu begegnen. Das gilt übrigens für alle Fälle von sexualisierter Gewalt. Im Sommer 2025 veröffentlicht das BKA einen Flyer für Ärzte, der sie für sexuelle Übergriffe an betäubten Frauen sensibilisieren soll. Darin verweist das BKA auch auf unsere Recherche. Außerdem veröffentlicht das BKA einen Online-Text. Der Titel: Sensibilisierungskampagne – Sexualstraftaten an sedierten Frauen. In dem Text informieren sie über diese Verbrechen. Darin betonen sie, dass sich Betroffene und Zeugen an die Polizei wenden sollen, wenn sie was merken. Darf die Polizei nur auf solche Hinweise hin ermitteln? Jan Reinicke ist vom Bund Deutscher Kriminalbeamter und weiß, wie die Polizei arbeitet. Wir als Polizei kümmern uns ja auch anlassunabhängig um andere Straftaten, um Phänomene, um die wir wissen, Rauschgifthandel. Ja. Unsere Forderung als Berufsverband ist es hier dringend, halt auch im Prinzip Ermittlungskooperationen zu gründen oder eine zentrale Zuständigkeit beim BKA zu haben, die erstmal im Wissen um diese Phänomene anlassunabhängig sich dieser Netzwerke anzunehmen, dort zu ermitteln, um die Täterinnen und Täter halt festzustellen, zu überführen. Das wäre ein Verfolgungsdruck, der uns wirklich helfen würde. Wir wissen, in einzelnen Fällen wird ermittelt. Sven, der uns Vergewaltigungsanleitungen geschickt und behauptet hat, selbst bereits vergewaltigt zu haben, wurde von der Polizei durchsucht. Der Fall liegt mittlerweile in der Schweiz. Es geht nach Schweizer Recht unter anderem um mehrfache Schändung und mehrfache einfache Körperverletzung durch Gebrauch von Gift. Über seinen Anwalt lässt er mitteilen, dass er nicht mit uns reden möchte. In Tims Fall, bei dem die Ermittlungen zunächst eingestellt worden waren, wurde die Akte nochmal zur Überprüfung an die Polizei gegeben. Es gibt auch Entwicklungen, was die Gesetzeslage angeht. Der bloße Besitz von Vergewaltigungsaufnahmen Erwachsener, wie die von Marlene, ist derzeit nicht strafbar. Das könnte sich vielleicht ändern. Die Justizministerin von Niedersachsen, Dr. Katrin Wahlmann, fordert: Wer diese Vergewaltigungsvideos konsumiert, missbraucht die betroffene Frau im Prinzip zum zweiten Mal. Und das muss bestraft werden. Wir fragen Telegram nochmal zu den neuen Gruppen an. Sie antworten uns: Telegram hat Vergewaltigergruppen sofort entfernt, als wir 2024 davon erfahren haben. Seitdem haben Moderatoren aktiv danach gesucht und Versuche, die Gruppen erneut zu bilden, unterbunden. Auf motherless.com hat sich scheinbar nicht viel verändert. Die Nutzer laden weiter mutmaßliche Vergewaltigungsvideos hoch, verabreden sich, fragen nach K.O.-Mitteln und beraten sich gegenseitig. Motherless äußert sich dazu auf erneute Anfrage von uns nicht. Es sind 3,5 Jahre vergangen, seitdem wir die gestellten Fotos auf unserem Profil hochgeladen haben und undercover Teil dieses Netzwerks geworden sind. Doch Nils kommt nie ins Gefängnis. Nils stirbt kurz bevor der Haftbefehl vollstreckt werden kann. Bei einem Unfall. Ohne Fremdeinwirkung. Mehr können wir nicht dazu sagen. Die Ermittlungen gegen Nils werden deshalb eingestellt. Es darf nicht sein, dass man Vergewaltigungsvideos in meinem Fall haben darf, sich man daran ergötzt. Entschuldigung, verdammt nochmal, auch wir Frauen sind schützenswert. Denn wir wissen es nicht. Wir werden betäubt, wir werden vergewaltigt. Und das ist nicht strafbar, der Besitz dieser Videos. Nils Freundesliste auf Motherless offenbart, viele seiner Freunde sind noch da und aktiv. Das Netzwerk verschwindet nicht einfach. Auf den Videos haben wir nicht nur Vergewaltigungen gesehen, sondern auch das Zuhause ganz gewöhnlicher Menschen. Wohnzimmer junger Familien, WGs, Schlafzimmer alter Ehepaare. Diese Täter leben alltägliche Leben, fügen sich ein in unsere Gesellschaft. Die Nutzer hinter den Rechnern und an den Handys sind Ehemänner, Väter, Brüder, Kollegen, Freunde. Das Vergewaltigernetzwerk. Doku über eine Undercover-Recherche unter Tätern. Von Isabel Bär und Isabel Strö. Es sprachen Achim Buch, Markus John, Nils Kahnwald und Jonas Minte. Technische Realisation: Marvin Leesch, Philipp Neumann, Thielke Uffen und Jan-Henning Merget. Regie: Lisa Krumme und Leo Schenkel. Redaktion: Christiane Glas, Jasmin Klofter und Anna Ort. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2025. Das ARD-Radio-Feature über Missbrauch von Frauen. Es gibt ein Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erfahren. Unter hilfetelefon.de und der Telefonnummer 116 016.